Die Gewalt zwischen Rechtsradikalen und vor allem jugendlichen Antifaschisten demonstrierten wie schon seit Wochen wieder zahlreiche Menschen gegen weitere Einschnitte ins soziale Netz. Empörung und Verbitterung über die massiven Sparmaßnahmen haben der faschistischen und europafeindlichen Partei viel Auftrieb. In der vergangenen Nacht war es wieder einmal zu gewalttätigen Demonstrationen und Ausschreitungen gekommen. Die CFI-Mitglieder protestierten heute vor dem Polizeipräsidium in Athen. Alle rechtlichen Schritte gegen die Neonazi-Partei auszuschöpfen. Gegen die Partei vorzugehen, die den Holocaust leugnet, Hitler verehrt und Jagd auf Ausländer macht. Es war am 13. Dezember 1943, als die Deutschen die Kirchenglocken läuten ließen. Sehen Sie, die Kirche besitzt zwei beinahe gleiche Glockentürme mit jeweils einer Uhr. Das ist einzigartig für Griechenland. Der eine Glockenturm steht links, der andere rechts vom Eingang. Die erste Uhr zeigt die momentane Zeit an. Die zweite aber ist um 14.35 Uhr stehen geblieben. Dem Augenblick, als die Deutschen sie in Brand setzten. Überhaupt brannte es im ganzen Dorf. Nur ein Haus überstand die Katastrophe. Dann befahlen die Soldaten den Einwohnern Kalavitras, eine Decke und etwas Essbares mitzunehmen und sich anschließend auf dem Kirchvorplatz einzufinden. Die Frauen wurden in die Grundschule eingesperrt. Die Männer mussten zum Kapi-Hügel hinauflaufen, wo sie dann erschossen wurden. Alle Männer und Jungen über 12 Jahre, ca. 1.100 Menschen. Auf dem Weg dorthin versicherte man ihnen noch, sie hätten nichts zu befürchten. Doch die Deutschen hielten sich nicht an ihr Versprechen. Ich weiß, wie Opa ums Leben kam. Der Neofaschismus in Griechenland. Ein Feature von Marianti Milona. Angeliki Birba ist eine junge Frau aus Kalavrita, 16 Jahre alt. Sie ist hier geboren und aufgewachsen. Und hier geht sie auch zur Schule, in die 12. Klasse des Gymnasiums. Junge Menschen in Kalavrita wissen um die Kriegsereignisse von klein auf. Auch 70 Jahre danach erinnern und erzählen sich die Einwohner Geschichten über das deutsche Verbrechen. Die Alten berichten über einsame Mütter, über Kalavrita, das Frauendorf. In den ersten Nachkriegsjahren sah man nur schwarz gekleidete Witwen und Kinder auf den Straßen der Stadt. Katharina Kondi hat ein Gedicht über das Massaker geschrieben. Und beim letzten Dichterwettbewerb in Kalavrita hat die 17-jährige Schülerin den ersten Preis dafür gewonnen. Milis Moniz. Vergiss nicht die dämonischen Maschinengewehre, die reich den Tod verstreuen. Vergiss nicht das warme Blut, das vom Rücken des Kapi-Hügels fließt und diesen heiligen Ort tränkt. Vergiss nicht die leeren Augen des Kindes, das zuschaut, wie seine Mutter die Gräber öffnet. Unzählige Gräber mit ihren bloßen Nägeln. Vergiss nicht, gedenke der Schuld. Wer Kalavritas Boden betritt, hat die Pflicht zu widerstehen, zu kämpfen, zu hoffen, zu ihrem Andenken. Die Jungen wissen, wie ihre Großväter gestorben sind. Nicht aus Geschichtsbüchern, von Menschen, die mit ihnen unter einem Dach wohnen. Großeltern, Onkel, Tanten. Denn was sie aus ihrem Geschichtsbuch über Kalavrita erfahren, ist eher dünn. Masika dipina ke tagma tas phalias. Αντιμέτωποι με την κλιμάκωση της αντίστασης, οι κατακτητές έκαναν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας μαζικές εκτελέσεις αμάχων ως αντίπεινα. Um die Zunahme des Widerstands zu brechen, führten die Besatzer Massenerschießungen an unbewaffneten Zivilisten als Abschreckungsmaßnahme durch. Im Dezember 1943 haben die Nazis Kalavrita niedergebrannt und töteten ca. 1.100 Einwohner. Im August 1944 töteten sie nach einer Blockade etliche Einwohner von Kokinia in Piräus. Ebenso stellten die Besatzer in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Sicherheitskräfte auf, die sie aus der einheimischen Bevölkerung rekrutierten und die sich gegen die linken Widerständler richteten. Historische Bruchstücke also nur zur deutschen Besatzungszeit. In Kalavrita ist die Geschichte kein Lehrtext. Die Gedenkstätte am Ort des Verbrechens ist nur wenige Meter vom Gymnasium entfernt. Immer wieder laufen Kinder den Kapi-Hügel hinauf, dorthin, wo das Massaker geschah. Doch verhindert das Gedenken, dass sich die Geschichte wiederholt? Anscheinend ganz plötzlich, bei den griechischen Parlamentswahlen im Juni 2012, erzielte die neofaschistische Partei Chrissi Avgi, CA, 6,97% der Stimmen und avancierte zur fünftstärksten Partei im Land, zog mit 21 Sitzen ins griechische Parlament ein. Im Großbezirk Kalavrita erhielten die Rechtsradikalen sogar 7%. Und seither ist noch ein Aufwärtstrend erkennbar. Heute stehen die griechischen Neofaschisten bereits an dritter Stelle auf der Beliebtheitsskala der Wähler. Chrissi Avgi, zu Deutsch Goldene Morgenröte, wurde 1985 im Umfeld der seit 1980 erscheinenden gleichnamigen Zeitung gegründet. Seit 1993 ist sie als Partei registriert. Ihr Anführer ist Nikolaos Michaloliakos. Ich habe gesagt, wir sind Nazi, wir sind Ellenes Ethnikistes. Und Michaloliakos sorgt gemeinsam mit anderen Mitstreitern im griechischen Parlament immer wieder für Krawall. Die CA, Chrissi Avgi, geriet schnell in die Schlagzeilen. Ihre Mitglieder wurden in diverse Talkshows und politische TV-Sendungen eingeladen. Mit ihrer dreisten Demagogie kommen sie bei manchem von der Schuldenkrise frustrierten griechischen Bürger an. Immer häufiger sieht man sie im Fernsehen. Auf dem Bildschirm CA-Abgeordnete, die sich unter die Bevölkerung mischen. Massenhaftes Händeschütteln auf der Straße. Vertreter der traditionellen Parteien, der Konservativen und der Sozialisten sind dagegen weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Wenn man sie überhaupt noch sieht, dann werden sie von den Bürgern beschimpft. Manchmal sogar mit Eiern und anderen Lebensmitteln beworfen. CA-Anhänger verteilen derweil Essensrationen auf öffentlichen Plätzen. Nur wer sich als Grieche ausweisen kann, erhält von ihnen eine Mahlzeit. Von Tag zu Tag gewinnen die Rechtsradikalen mehr an Popularität. Werden dreister. Eine Frühsendung des Privatsenders Antenna 1 im Sommer 2012. Da schlug der CA-Abgeordnete Ilias Kasidiaris die linke Parlamentarierin Liana Canelli mitten ins Gesicht. Noch blieb das ohne Folgen für den CA-Mann. Canelli zeigte Kasidiaris nicht an. Dann aber verübte im September vergangenen Jahres ein Anhänger der CA einen Mordanschlag auf den 28-jährigen Rap-Musiker Pavlos Fissas. Die Täter wurden festgenommen und sitzen inzwischen hinter Gittern. Nach dem Mordanschlag kam es im griechischen Parlament zu einer selten einstimmig gefassten Entscheidung: Streichung der Gelder für die faschistische Goldene Morgenröte. Ich fürchte die CA schon sehr. Wir sehen das täglich in der Schule. Es gibt immer mehr Mitschüler, die mit schwarzen T-Shirts zur Schule kommen. Darauf steht Chrissi Avgi. Angeliki Birba hat zusammen mit ihrer 15-jährigen Schwester Vasya die Macht der Rechtsradikalen aber nicht nur in der Schule erlebt. Auch auf dem jährlich stattfindenden Jahrmarkt, einem klassischen Traditionsmarkt. Händler aus ganz Griechenland kommen ins abgelegene Bergstädtchen, stellen auf dem Markt ihre neuesten Produkte zum Verkauf. Von Bettlaken bis Brezeln ist alles dabei. Das Sortiment ist ein Relikt aus alten Zeiten, als die Menschen noch keine weiten Strecken zum Einkaufen zurücklegen konnten. In den vergangenen Jahren haben sich auch viele schwarze Straßenhändler hier eingefunden, also dunkelhäutige Händler, will ich sagen. Und die sind in Griechenland nicht gern gesehen. Auf einmal schlug jemand vor, dass Anhänger der CA anrücken sollen, um die Schwarzen zu vertreiben. Ich wollte an diesem Tag am liebsten gar nicht vor die Tür gehen. Ich schämte mich so für meine Mitbürger, aber ich bin auf den Markt gegangen. Tatsächlich sind Rechtsextreme aufgetaucht. Ähnliche Szenarien spielten sich bereits im Vorfeld, wie die Aufzeichnung belegt, auch auf vielen anderen Athener Märkten ab. Anhänger der CA sind von Stand zu Stand gelaufen, verlangten nach Ausweisen, stellten unangenehme Fragen. Wie heißt du? Woher kommst du? Was verkaufst du? Hast du eine Erlaubnis? So erzählt mir die junge Vasya. Einige ausländische Verkäufer konnten sich früh genug verstecken. Ihr Stand wurde komplett zerstört. Und niemand traute sich einzuschreiten. Von der einheimischen Polizei keine Spur. Im Augenblick erinnert Griechenland an das Deutschland der Weimarer Republik. Die meisten Griechen erleben Situationen höchster Aufregung. Im vorletzten Jahr während des Wahlkampfes hat es Menschen in meinem direkten sozialen Umfeld gegeben, die mich anriefen und fragten, was sie wählen sollten. Syriza oder CA? Das ist doch unglaublich. Syriza ist eine linke Partei, CA eine extrem rechte. Da wurde mir schlagartig klar, dass die Menschen total verwirrt sind. Einige wollten die CA ins Parlament haben, nur damit diese Leute die politischen Kreise, wie sie sagten, einmal ordentlich aufmischen. Diese Wähler hatten überhaupt keine Ahnung, was die CA in Wirklichkeit ist. Efi Spiropoulou ist auch ein Kind Kalavritas. Sie ging nach Athen, studierte politische Wissenschaften und machte ihren Abschluss in Wales. Heute arbeitet sie in der Wirtschaftsabteilung der Gemeinde Petrupoli nahe Athen. Sie ist zuständig für die Auszahlung der Löhne und prüft, ob das Geld bei geförderten EU-Projekten auch wirklich ankommt. In Griechenland ist diese Arbeit wichtig. Andernfalls verschwinden Gelder in dunklen Kanälen. Die Finanzskandale der vergangenen Jahre zeigen immer wieder, dass die Verantwortlichen die Gelder in eigene Projekte umlenkten. Neben ihrer Arbeit bei der Gemeinde wirbt die 36-jährige Spiropoulou für die linksdemokratische Partei Syriza in ihrem Heimatort Kalavrita. Und sie organisiert ein antirassistisches Festival zum 15. August, zum Fest Maria Himmelfahrt. Der griechische Bürger ist wütend, weil die Politiker das Land in diese missliche Lage geführt haben und immer noch ungestraft im Parlament sitzen. Aber wie sind sie dahin gekommen? Sind sie denn nicht von den Bürgern dieses Landes gewählt worden, frage ich sie? Jetzt wollen sie sie nicht mehr dort haben und glauben, die CA würde ihr Problem lösen. Ein alter Mann hat mir vor kurzem erzählt, auch er habe die CA gewählt. Da ich ihn schon lange kenne, wusste ich, dass er sich um eine afrikanische Immigrantenfamilie kümmert. Ich weiß, das ist absolut griechischer Surrealismus. Es ist nicht zu fassen, nicht wahr? Der Alte ist weder ein Faschist noch ein Nazi. Ich habe ihm dann erklärt, dass er eine Partei gewählt hat, die bei ihm die Bude einrennen wird, seinen schwarzen Freunden etwas Schlimmes antun wird, wenn sie erfährt, dass er sich um sie kümmert. Aus Protest gegen die wirtschaftliche Misere wählt auch der 55-jährige Thanassis die CA und er steht dazu. Automechaniker ist er von Beruf und gibt sein Wissen auch im praktischen Unterricht einer Fachhochschule weiter. Ich wähle CA. Alle sind ja über die Regierung der Nea Demokratia schwer enttäuscht. Die ist nur durch Lügen an die Macht gekommen. Sie wollte ja ursprünglich mit den Missständen der sozialistischen PASOK aufräumen. Am Ende ist es aber ganz anders gekommen. Ich glaube an die CA, weil ich der Generation angehöre, die die Junta noch miterlebt hat. Der Wirtschaft des Landes ging es damals gut. Mag sein, dass es wenig Freiheiten, besonders für die linken Organisationen, gab. Dafür aber hatten alle Arbeit und einen sehr guten Lebensstandard. Ebenso wurden viele Menschen bei großen Bauprojekten beschäftigt und waren finanziell gut abgesichert. Seine Argumente sind typisch für viele CA-Wähler in Griechenland. Und sie lassen einen Missstand in der griechischen Bildungspolitik erkennen. Efi Spiropoulou sind solche Argumente nicht fremd. Ihr Bruder ist zu den CA-Leuten übergegangen. Der ausgebildete Polizist lehnt ein Interview mit mir ab. Die Anweisung kommt von ganz oben. Nur die Abgeordneten der CA dürfen mit den Medien sprechen. Ich weiß nicht, was in der Gesellschaft los ist. Obwohl meine Familie unter den Nationalsozialisten Schmerzvolles erleiden musste, ist mein Bruder rechtsradikal. Mein Großvater war unter den Opfern des Massakers von 1943. Ich habe für meine Familie Artikel besorgt, wollte ihnen klarmachen, wie der Anführer der CA, Nikos Michaloyakos, seine narzisstische Einstellung zum Ausdruck bringt. Zum Beispiel stellt er Hitler als ein Vorbild dar huldigt der SS und glaubt an die Erfolge der Nationalsozialisten. Doch er hört mir nicht zu. Viele junge Leute glauben, die CA ist eine patriotische Partei. Ich will Ihnen eins sagen. Ich glaube, dass die Regierung mit Hilfe der Medien ihr eigenes Spiel mit den Rechtsextremen treibt. Auf der einen Seite verurteilt man die CA und ihre Aktionen aufs Schärfste. Auf der anderen Seite aber werden die Menschen durch eine äußerst einseitige Berichterstattung fanatisiert. Die Folgen einer einseitigen und hetzerischen Berichterstattung in vielen Medien ließen sich um die Wahlen im Sommer 2012 beobachten. Schon damals haben Medien und Parteien Hand in Hand zusammengearbeitet. Über Wochen stand nur ein einziges Thema im Vordergrund: das angebliche Problem mit den Emigranten. Berichte zeigten zum Beispiel sogenannte Aufräumaktionen. Dort sieht man am Bahnhof Emigranten, Flüchtlinge, die friedlich zusammenstehen oder in Zügen gerade eintreffen. Passanten werden befragt und äußern sich über den Einsatz der Polizei zufrieden, weil diese die Flüchtlinge in Bussen abtransportieren lässt. Ihr Bestimmungsort? Irgendein kläglich zusammengeschustertes Aufenthaltslager in der griechischen Provinz. Diese Bilder vermitteln den Eindruck, die Regierung kümmere sich schon um die Migranten. Die heuchlerischen Sprachregelungen tun ein Übriges. Die unakzeptablen Auffanglager für Immigranten bezeichnete man als Zentren der Gastfreundschaft. Und die Polizeiaktion, in der alle in der Stadt verstreuten Immigranten ohne Papiere auf einen zentralen Platz zusammengeführt wurden, um sie aus der Stadt zu bringen, erhielt den freundlichen Titel Senios Zes, der gastfreundliche Zeus also. Sie verwendeten Ausdrücke, die die tatsächliche Situation vertuschten. Also dürfen wir nicht nur die CA für den Fremdenhass verantwortlich machen. Dieses Spiel spielen die traditionellen Parteien fleißig mit und legitimieren damit die Angriffe der Rechtsradikalen. Mit dem Ergebnis, dass die Bevölkerung von falschen Tatsachen ausgeht, wenn sie vor den Wahlurnen steht. Nikos Kanakaris ist ein engagierter Gymnasiallehrer in Kalavrita und für seine politische Haltung gegenüber den Neofaschisten bekannt. Er gehört zu den wenigen, die offen auf die rechtsextremistischen Anhänger zugehen, ihnen unangenehme Fragen stellt. Er baut auf konstruktive Konfrontation und bringt sie zum Nachdenken. Dann erzählt Kanakaris von der Zeit der Militärdiktatur von 1967 bis 1974 und wie er sie erlebt hat. Die jungen Leute hören zu, schauen fragend, werden nachdenklich. Was der Lehrer ihnen erzählt, scheint in ihren Köpfen nachzuwirken. Die CA zeigt in den Medien nicht ihr wahres Gesicht, sage ich Ihnen. Sie versuchen mit der Gründung sozialer Krämerläden Eindruck in der Bevölkerung zu schinden. Sie besetzen öffentliche Räume und schlagen alles kurz und klein nach dem Motto, hier räumen wir für euch auf. Sie beeindrucken den einfachen griechischen Bürger damit, weil er sich solche Aktionen aus Protest gegen die Sparmaßnahmen wünscht. Er will nicht als Opfer allein für die Krise zahlen. Er hat seine Arbeit verloren, seine Kinder können keine Familie gründen. Und die Hilfspakete gehen nur für die Rettung der Banken drauf. Und sein Land weiß nicht, wohin mit den Immigranten, weil niemand in Europa sie aufnehmen will. Auch Kanakaris kritisiert die Fernsehsender. Im griechischen Fernsehen werde überhaupt nie vor der CA gewarnt, meint er. Er selbst stammt aus einer Partisanenfamilie. Seine Angehörigen haben das Massaker von Kalavrita nur überlebt, weil sie sich zu jener Zeit in den Bergen aufhielten. Seine Herkunft verpflichtet, findet er. Es macht ihn wütend, dass der Nationalismus der Rechtsradikalen bei vielen Jugendlichen so gut ankommt. Die CA hat in den vergangenen 12 Monaten an Popularität hinzugewonnen und zeigt immer häufiger ihr wahres Gesicht. Zum Beispiel durch die Ermordung des Rap-Musikers Pavlos Fissas. Was ihrem Ansehen zunächst gar nicht schadete. Die Treueschwüre und Zusammenkünfte der CA-Leute vor dem Polizeipräsidium kurz nach der Verhaftung der Täter belegen das. Blut, Ehre, CA, Vaterland, Ehre, CA. Penner, Verräter, Politiker, Griechenland über alles, die Fahnen hoch. Brennende Fackeln, Gebrüll, die Szenerie verbreitet Angst und Schrecken. Dann kam es zum Gegenschlag. Einen Monat nach der Ermordung des Rap-Musikers wurden zwei CA-Anhänger, Georgos Fundulis und Manolis Capellonis, vor einem Vereinscafé niedergeschossen. Das Motiv der Täter: Rache. Sie stellten einen 18-seitigen Bekennerbrief ins Internet. Der Tod des Rappers stellt einen Wendepunkt dar. Die Messerstecherei an Pavlos Fissas ist der Blutstropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der bewaffnete Angriff ist die Antwort. Es ist der Beginn einer Kampagne, um den Neonazi-Abschaum der Hissi Avji dorthin zu schicken, wo er hingehört, in die Mülltonne der Geschichte. Sonderkonferenz im Gymnasium von Kalavrita. Der Pädagoge Nikos Kanakaris und seine Kollegen beraten. Wie soll gegen aggressive Schüler vorgegangen werden? Wie kann Rechtsextremismus im Schulunterricht behandelt werden? Glücklicherweise verhalten sich hier die meisten Schüler aufgrund der historischen Ereignisse in Kalavrita noch eher zurückhaltend. Nicht in jeder Schule Griechenlands ist das so. Viele Lehrer haben schon Angst, aufzuklären, sind Drohungen von Rechtsradikalen ausgesetzt. Schüler, die zu Anhängern der CA geworden sind, schwärzen ihre Lehrer in der Parteizentrale an. Auch die Angriffe auf liberal denkende Mitschüler steigen. Manchmal verbal, manchmal körperlich, auf dem Schulhof oder auf dem Nachhauseweg. Eleni Theophylaktou arbeitet als Lehrerin an einem Gymnasium in der Nähe von Kalavrita. Sie will mir nicht genauer sagen, wo. Sie hat Angst. In den Schulen dürfen wir überhaupt nichts mehr gegen die CA sagen, weil manche unserer Schüler in Kontakt mit den Rechtsradikalen stehen. Wer den Mund aufmacht, wird bedroht. Im vergangenen Jahr ist ein 16-jähriger Schüler bei uns von einem rechtsradikalen Mitschüler mit einem Messer angegriffen worden, weil er einem Mädchen den Rat gegeben hatte, sich lieber nicht mit den Neofaschisten abzugeben. Seine Mutter trat vor kurzem an die Öffentlichkeit und wurde ebenfalls bedroht. Warum nicht die neofaschistische Partei CA verbieten, will ich von der Kunstlehrerin wissen. Bei einem Verbot besteht in Griechenland immer die Gefahr, dass die Neonazis noch mehr werden. Glauben Sie mir, die Menschen, die gegen den Rechtsextremismus sind, sind Menschen aus unserem Milieu. Es gibt im Moment aber so viele, die arbeitslos, ungebildet, arm und verzweifelt sind. Sie halten die Parteimitglieder der Hissi Avji für gute Patrioten, die sich für die Armen und Schwachen in der Gesellschaft einsetzen und ihnen Verlorenes wiedergeben wollen. All diese Menschen würden bei einem Verbot der Rechtsradikalen diese erst recht unterstützen. Und leider gibt es darunter viele junge Menschen im Alter von 16 Jahren, die bald wahlberechtigt sein werden. Nikos Kanakaris glaubt, man habe die Lage zu Beginn falsch eingeschätzt. Doch so wie viele Bewohner Kalavritas will auch der Lehrer den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen, man habe in seinem Heimatort die Kriegsereignisse von 1943 vergessen. Schließlich seien die meisten Stimmen der CA nicht direkt aus Kalavrita, betont er, sondern aus den umliegenden Dörfern gekommen. Doch was heißt das schon? Hört Geschichte am Ortsrand von Kalavrita auf? Und wenn dem so ist, warum gibt es dann rechtsradikale Schüler auf seinem Gymnasium? Kanakaris weiß darauf keine Antwort. Im Hörsaal der Aristoteles-Universität von Thessaloniki hält Stratos Dordanas eine Vorlesung. Der 40-jährige Historiker ist thrakischer Abstammung. Ursprünglich in Deutschland aufgewachsen, lebt er heute in Thessaloniki und hat dort einen Lehrstuhl für zeitgenössische Geschichte. Sein Spezialgebiet: die deutsche Besatzungszeit in Griechenland. Seitdem sich die politischen Verhältnisse wegen der Erfolge der neofaschistischen Morgenröte immer mehr zuspitzen, ist er ein gefragter Mann. Das alles hat damit zu tun, dass wir es in Griechenland mit einer Gesellschaft zu tun haben, die nie vereint gewesen ist. Entweder gehörte man dem linken oder rechten politischen Lager an und man blieb unter sich. Eine Gesellschaft aller Bürger, in der man auf ein gemeinsames Ziel zugeht, zum Wohle der ganzen Gesellschaft, also parteiübergreifend, das hat es hier noch nie gegeben. Auch haben wir keinerlei Erfahrungen mit Koalitionen. In der Folge sind zunehmend rechtsradikale Stimmen zum Vorschein getreten. Es sind Stimmen, die den Nationalsozialismus einführen wollen und den Sturz der Demokratie. Die meisten Fragen an Dordanas stammen von seinen Studenten und von ganz normalen griechischen Bürgern, weniger von Politikern. Sie wollen wissen, wie kann es eine Partei wie die CA überhaupt so weit bringen? Was hat zu diesem Rechtsruck in der Bevölkerung geführt? Wer sind diese Neofaschisten wirklich? Und hat die Krise die Griechen zu Rassisten gemacht? Die Antworten, die der Historiker gibt, wollen viele Bürger eigentlich nicht hören. Meiner Ansicht nach handelt es sich bei der CA nicht um ein neues, sondern um ein altes Phänomen, das sich nur im Tiefschlaf befand. Wir müssen einige Jahrzehnte zurückgehen, nach Deutschland, zu den Trümmern, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat, um zu verstehen, wie anders die Deutschen mit ihrer Geschichte umgegangen sind. Deutschland wurde von den Siegermächten okkupiert. Wir wissen, es fand eine Entnazifizierungskampagne statt, in die kräftig investiert wurde. Dordanas ist davon überzeugt, dass in Griechenland in Sachen Vergangenheitsbewältigung nicht so viel geschehen sei wie in Deutschland. Vor allem die Aufklärung in den Schulen hebt er hervor. In Dordanas Seminaren wird heftig debattiert. Nicht alle Studenten sind mit seinen Erläuterungen zufrieden. Deutschland komme zu gut dabei weg, rufen sie. Schließlich hätten die Deutschen nie aufgehört, andere Länder zu besetzen. Heute bestimmen sie auch noch über Griechenland. Diesmal nicht mit Waffen, sondern mit Spardiktaten und finanziellen Fördermitteln, kontern sie die Ausführungen ihres Dozenten. Diese Auseinandersetzung geht auch nach dem Seminar weiter, in einem Café, was typisch griechisch ist. Dort versucht Dordanas, in einer etwas entspannteren Atmosphäre ins Detail zu gehen. Das Besondere im Fall Griechenland verständlich zu machen. Unmittelbar nach der deutschen Besatzungszeit in Griechenland kam der Bürgerkrieg. Dies allein könnte als Argument ausreichen, um zu behaupten, dass in Griechenland eine Vergangenheitsbewältigung so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Meiner Ansicht nach hat sie aber auch bis heute nicht stattgefunden. Was auch immer im Krieg durch die Besatzer passiert war, wurde im Fokus des Bürgerkrieges noch mehr verzerrt. Schuld an allem Elend hatte plötzlich der griechische Widerstand. Die Ereignisse der 1940er Jahre wurden komplett von der ohnehin schon verwundeten Gesellschaft ausgeblendet. In Griechenland fand keine breite öffentliche Debatte über den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Okkupationszeit statt. Denn von 1946 bis 1949 boten sich Anhänger der linken Volksfront, die den Widerstand maßgeblich getragen hatte, mit Anhängern der konservativen Regierung einen unerbittlichen Kampf. Die Konservativen und Rechten wurden von den Westalliierten, Großbritannien und den USA, unterstützt und gefördert. 1949 legte dann die ohnehin geschwächte Linke die Waffen nieder. Die Spaltung blieb. Schweigen, Verdrängen und Vergessen folgte. Wir wissen heute, dass es kurze Gespräche zwischen Deutschland und Griechenland gegeben hat, über das, was in der Zeit der deutschen Besatzung passiert war. Aber der Druck Deutschlands auf das Griechenland der Nachkriegszeit bezog sich mehr auf die deutschen Kriegsverbrecher. Man wollte deutsche Kriegsverbrecher durch die Auslieferung an Westdeutschland schützen. Es ging aber nie um die Verurteilung oder Bestrafung von griechischen Kollaborateuren. Vor diesem Hintergrund stellt der Historiker Dordanas eine interessante These auf. Die CA hätte ohne die Erfahrung der Straflosigkeit in Griechenland niemals so erfolgreich sein können. Wer es geschafft hatte, ungestraft aus dem Zweiten Weltkrieg hervorzugehen und ein neues Leben in den verwirrten und chaotischen 50er und 60er Jahren aufzubauen, glaubt dem Recht zu sein. Glaubte, es war gut, gemeinsame Sache mit den Besatzern gemacht zu haben. Als 1967 die Obristendiktatur in Griechenland begann, fühlten sich diese Leute in ihren politischen Ansichten gleich wieder bestätigt. Sie waren zwar schon alle im Rentenalter, fanden sich aber in der Junta juristisch, politisch und gesellschaftlich gut aufgehoben. Der Versuch der Nachkriegsregierung, einen Demokratisierungsprozess im Land voranzutreiben, wurde von 1967 bis 1974 gewaltsam mit der Machtergreifung der Obristen unterbrochen. Die griechische Militärdiktatur versuchte, so Dordanas, auf politischer Ebene, aber auch im Alltag, die Menschen wieder in Nationalisten und Nichtnationalisten zu spalten. In diesem Sinne wurden die Militärs wieder stark unterstützt von den nationalistisch denkenden Griechen der 40er Jahre. Es waren Rechtsextreme, ehemalige Kollaborateure, Mitarbeiter der Besatzungsmächte. Jene, die vor Gericht hätten gegen die Besatzer aussagen müssen und es nicht getan haben. Denn sie hofften von der Junta jene Vorzüge wieder zurückzugewinnen, die ihnen die demokratischen Kräfte des Landes nach dem Krieg verweigert hatten. Nach dem Sturz der Obristen lebten ihre Anhänger wieder wie gehabt, ungestraft und im Untergrund. Nur die faschistischen Hauptakteure wurden gefasst und verhaftet. Wer in Griechenland zur extremen Rechten gehörte, wartete auf eine neue Chance, um wieder aus der Versenkung aufzutauchen. Und diese Gelegenheit kam, mit der internationalen Schuldenkrise, die Griechenland in eine tiefe Wirtschaftskrise stürzte. Heute haben die Rechtsextremen die Möglichkeit, sich offen zu zeigen, weil wir in der Krise stecken. Mit dem Rückzug der traditionellen Parteien aus ihrer politischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, mit dem Verfall ihrer Akzeptanz, erscheint auf einmal diese verbrecherische Bande auf der politischen Bühne. Für Dordanas ist die CA, die Goldene Morgenröte, gar keine Partei, sondern eine kriminelle Organisation, deren Anführer aus dem Ei der Militärdiktatur geschlüpft sind. Die Junta stelle das Bindeglied zwischen der rechtsextremen Ideologie von heute und den 40er Jahren her. Mit extrem gewalttätigen Vorstellungen, wie das Land und seine Ökonomie neu formiert werden solle. Die andere Parameter, die sehr wichtig ist, dass das, was mich und meine Kollegen schockiert, ist, dass die Anhänger der CA sich überhaupt nicht für die Vergangenheit der CA interessieren. Ob sie eine kriminelle Organisation ist und welche Ideologie sie hat. Und wissen Sie, warum sie sich nicht dafür interessieren? Weil sie nicht historisch gebildet sind. Sie haben in dieser Hinsicht noch nie eine Erziehung genossen. Und das Allerschlimmste für mich ist, es interessiert diese Leute überhaupt nicht, dass die Vorfahren der CA jene waren, die mit den deutschen Nazis für die Vernichtung der griechischen Juden verantwortlich waren. Diese Bürger hätten CA gewählt, ohne zu wissen, was sie tun. Das glaube ich zunächst einmal, aber man sollte sich fragen, wie wurden sie erzogen? In meinem Jahrgang kam man im günstigsten Fall bis zur kleinasiatischen Katastrophe, also bis 1912. In den vergangenen Jahren ist die Situation im Geschichtsunterricht etwas besser geworden. Die Schüler erfahren nicht viel, aber immerhin etwas mehr. Über die Periode der Besatzungszeit und den griechischen Bürgerkrieg. Ein paar wenige Sätze. Die Besatzung Griechenlands bestand aus drei Zonen. Die deutsche, die bulgarische und die italienische. Die Besatzer hatten überall Vertreter ernannt, die sie repräsentieren sollten. Diese bestanden auch aus griechischen Kollaborateuren. Es gab nächtliche Ausgangsverbote, Festnahmen, Folter und Hinrichtungen. Die Bulgaren vollzogen Massenhinrichtungen an griechischen Widerständlern. Die jüdischen Gemeinden wurden von den deutschen Nationalsozialisten vernichtet. Die Besatzer blockierten jeden Handel in Griechenland, wodurch große Versorgungsengpässe für die Bevölkerung entstanden. Der Schwarzhandel blühte. Es kam zu einer Hungersnot. Im Winter 41-42 starben allein in Athen laut Statistik täglich 300 Menschen an Hunger. Erst im Sommer 42 kamen erste Hilfen des Roten Kreuzes an. Wissen Sie, die Schulbücher sind so geschrieben, dass sie große zeitliche Abschnitte zusammenfassen. Anders kommt man mit dem Lehrstoff nicht durch. Besser wäre es, dem deutschen Modell zu folgen. Programme zur Weiterbildung anzubieten, die junge Menschen aufrütteln und politisieren. Hier ist ein Defizit auf griechischer Seite festzustellen. Was bisher passiert ist, beruht auf privater Initiative oder dem guten Willen einiger griechischer Lehrkräfte. Immerhin sind in den Hochschulen die Dozenten heute bemüht, die historischen Ereignisse in Griechenland klarer zu beleuchten, um dem Rechtsextremismus etwas entgegenzusetzen. ώστε έτσι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο Χρυσή Αυγή. Και έχει κυκλοφορήσει βέβαια και το αστείο ότι οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές, δεν έχουν τίποτα εναντίον των Ινδιάνων του Αμαζονίου. Unter uns kursiert schon der Spruch: Nein, die Griechen sind keine Rassisten. Sie haben nichts gegen die Indianer im Amazonas einzuwenden. Was soll ich Ihnen noch sagen? Das alles ist nicht mehr lustig. Meine Erfahrung in Athen ist, dass die Griechen, selbst wenn sie bis dato keine Rassisten waren, spätestens mit der Zuwanderung der Wirtschaftsimmigranten welche geworden sind. Im Bus habe ich sehr oft erleben müssen, dass ältere Herren eine schwarze Frau vom Sitz werfen wollten, damit sie sich selbst hinsetzen. Und zu Recht hat sich die Frau geweigert, aufzustehen. Rena Molcho ist promovierte Historikerin und hat europäische und jüdische Geschichte an der Hebräischen Universität von Jerusalem studiert. Heute lehrt sie jüdische Geschichte in Griechenland an der Pantheon-Universität in Athen. Sie stammt aus einer angesehenen jüdischen Familie in Thessaloniki. Antisemitismus sei in Griechenland auch juristisch kaum geächtet. Rena Molcho erwähnt den Fall Konstantinos Plevris. Mithilfe des jetzigen Gesundheitsministers in der Regierung Samaras, Adonis Georgiadis, brachte Plevris 2006 die Hetzschrift »Juden, die ganze Wahrheit« heraus. Die Juden sollen aus Europa verschwinden. Sie sind keine Europäer. Wir wollen sie nicht haben, denn sie sind Schlangen. Der jüdische Zionismus strebt danach, uns zu zerstören. Werden wir es zulassen? Niemals. Vor allem hassen sie uns Griechen. Werden wir ihnen diese Gelegenheit geben? Niemals. Ein Jude und ein Mensch, diese beiden stehen im Gegensatz. Das eine schließt das andere aus. Nach allem, was die Juden lehren und erstreben, war es nicht richtig, was die Deutschen mit ihnen gemacht haben. Sie hätten sie nicht nach Madagaskar, sondern zu ihrem Herrn schicken sollen, damit sie gemeinsam stehend aus dem Talmud lesen. Gemeint ist, es wäre besser gewesen, alle zu ermorden. Es kam zum Prozess. Doch der Schock bei der Historikerin war groß, als sie das Urteil der Richter hörte. Der Staatsanwalt eines kleinen Landgerichts verklagte Plevris aufgrund des rassistischen Inhalts seines Buches, während in der nächsten Instanz das höchste Gericht Griechenlands, der Areopag, das Urteil des Landgerichts wieder aufhob. Ich sehe hier ein Ungleichgewicht. Wie kann es sein, dass ein einfacher Anwalt sich besser auskennt als die höchsten Richter? Die höchsten griechischen Richter begründeten ihre Entscheidung so. Es sei nicht die Absicht des Angeklagten gewesen, den Leser zu gewalttätigen Handlungen gegen die Juden zu bewegen und diskriminierend zu wirken oder Hass zu verbreiten. Auch nicht beleidigende Ideen zu formulieren. Er habe nur in Worten ihre Herkunft erklärt, ohne andere Gründe zu erwähnen. Und dies, weil er im Grunde sich nicht gegen die Juden richtet, sondern gegen die Zionisten. Seine Erklärungen haben generellen Charakter und beziehen sich auf die Juden im Allgemeinen. Das Gericht kommt deshalb zu dem Schluss, dass der Angeklagte sich nicht gegen die Juden nur wegen ihrer unterschiedlichen Rasse und Nationalität richtet, sondern vor allem wegen ihrer Bestrebung, die Weltherrschaft zu übernehmen und wegen der Praktiken, die sie anwenden, um dieses Ziel zu erreichen. Vergiss nicht die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, das sich fragen. Vergiss nicht die Witwe, die es schafft, ihre Kinder alleine großzuziehen. Vergiss nicht die Mutter, die ihre Kinder zu Grabe trägt. Vergiss nicht die Frau, die mit der Erinnerung an ihren Mann weiterlebt. Vergesse nicht, gedenke der Schuld. Wer auf den Boden Kalavritas tritt, hat die Pflicht zu widerstehen, zu kämpfen, zu hoffen, zu ihrem Andenken. Maria Himmelfahrt am 15. August. Ein großer Feiertag in Griechenland. Im Bergstädtchen Kalavrita herrscht Jahrmarktstimmung. Der Kirchvorplatz ist voller Menschen. Die Männer im Sonntagsanzug, die Frauen in den neuesten Sommerkleidern. Überall rennen hübsch ausstaffierte Kinder durch die Reihen. Der Gesang des Priesters interessiert sie nur am Rande. Sie warten darauf, dass die Sonntagsmesse zu Ende geht. Weil dann Priester und Bürgermeister kleine süße Brote verteilen und Süßigkeiten. Dieses Mal ist es ein ganz besonderes Marienfest. Zum 70. Mal jährt sich der Tag des deutschen Massakers. Deshalb sind in diesem Jahr mehr als sonst üblich nach Calavrita gekommen. Überraschung hört man überall. Schau, der Michalis ist da, der Georgos, der Janis und da die Anastasia. Herrgott, es ist Jahre her, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Nikos Kanakaris steht am Rande des Platzes. Der Lehrer nutzt die Gelegenheit, um mit den Schülern über das bevorstehende antirassistische Festival zu sprechen. Am besten bei einer Tasse Kaffee. Die beiden Schwestern Angeliki und Vasya Birba sind auch dabei. Und auch Anastasia Kondi. Sie soll ihr Gedicht noch einmal vortragen. Das Gedicht Wieder das Vergessen. Ein wenig später. Entspannte Stimmung im Hof von Katerina Vardakastanis Café, dem Treffpunkt. Hier gibt es die typisch griechischen Süßigkeiten. Galaktoboureko, Walnusskuchen, Blätterteig gefüllt mit Walnüssen, Janiotiko, Revani, Baklavas und Kataifi, Milchreis und Pudding. Alles aus eigener Herstellung. Drinnen in Katerinas Café ist die Stimmung eher bitter. Überall hängen Bilder an der Wand, gemalt von einem hiesigen Künstler. Bilder, die an die Dezembernacht von 1943 erinnern. Auf einem ist der Kapi-Hügel zu sehen. Dort geschah das Massaker. Man sieht ganz deutlich die toten Männer. Im Halbkreis davor hat der Künstler die deutschen Soldaten arrangiert, mit dem Gewehr bei Fuß. Auch Katerina weiß, wie ihr Opa gestorben ist. Sie hat die Stimme ihrer Großmutter noch im Ohr, sagt sie. Bitte verzeihen Sie meine Tränen. Großmutters Erzählungen waren immer so eindringlich. Deshalb entschuldige ich keine extremistischen Taten. Egal von welcher Seite sie kommen, ich höre zwar zu, wenn mir alte Menschen erzählen, dass sie die CA-Leute gut finden. Sie fühlen sich von ihnen beschützt. Etwas, das eigentlich Sache des Staates sein müsste. In den besonders von Emigranten bewohnten Vierteln haben die alten Menschen Angst, einkaufen zu gehen. Denn sie sind häufige Opfer von Einbrüchen und Diebstählen. Die CA-Leute helfen ihnen sogar, am Bankautomaten Geld abzuheben. Mir fällt es schwer, einem 70- oder 80-jährigen Menschen zu widersprechen. Natürlich bin ich gegen rechts. Wir sind jung, wir verstehen. Wir kommen aus einer Märtyrerstadt. Es ist für mich undenkbar, dass jemand die Rechtsextremen wählt, der Opfer von Wehrmachtsverbrechen in seiner Familie hat. Ich kann den Gedanken daran gar nicht zulassen. Da fällt ihr Angeliki ins Wort. Und dennoch, es gibt sie hier. Ich habe sie gesehen. Und ich höre viele Jugendliche in ihren Klicken das Thema Hrisi Avi ansprechen. Viele junge Leute bekennen sich offen dazu, dass sie sie wählen. Ich beobachte in Kalavitra immer wieder die Jungs, die im ganzen Ort auf Baumstämmen und Häuserfassaden Plakate mit der Stachelkrone der CA anbringen. Ich bin darüber sehr traurig. Uns lassen sie ja in Ruhe, aber wenn es hart auf hart kommt, dann würden sie sicher auch uns gegenüber gewalttätig werden. Ich weiß, wie Opa ums Leben kam. Der Neofaschismus in Griechenland. Ein Feature von Marianti Milona. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Ursula Illert, Sigrid Burgholder, Camilla Rentschke, Maya Bothe, Volker Niederfahrenhorst, Bruno Winzen und Robert Dölle. Ton und Technik Ernst Hartmann und Beate Braun. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Karin Beindorf.